Blue Moon of Kentucky ist das gewesen. Als Johnny Cash in Folsom Prison aufgetreten ist, in diesem Gefängnis, singt er ein Lied und kündigt dieses Lied, Greystone Chapel heißt dieses Lied, damit an, dass ein Mann namens Glenn Shirley dieses Lied geschrieben hat. Die Aufregung in dem Knast könnte nicht größer sein, denn Glenn Shirley ist einer der Insassen. Er sitzt im Publikum und alle grölen und alle juchzen und so weiter und so fort. Glenn Shirley, Country-Sänger, hat oft im Knast gesessen. Eigentlich, ich hätte beinahe gesagt, fast die Hälfte seines Lebens. Das stimmt nicht, aber er hat relativ häufig im Knast gesessen, für Raubüberfall und kleinere Delikte. Aber wie gesagt, relativ häufig. Die Geschichte geht so weiter, dass Johnny Cash und Glenn Shirley sich kennengelernt haben und Cash hat ihm ein bisschen geholfen und auch von Glenn Shirley ist, wie in diesem Fall von vorhin, von Johnny C., eine LP als CD wieder veröffentlicht worden. Sie heißt Live at Vacaville, California. Darauf ist der Song Greystone Chapel. Greystone Chapel ist übrigens die Kapelle, also die Kirchenkapelle von Folsom Prison gewesen. Wir hören von dieser CD Live at Vacaville, California von Glenn Shirley den Song Looking Back in Anger.